Zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas schickten das Internationale Soziologie-Institut und die Japanische Nationale Verbindungsgesellschaft zum Studium des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Blumenköbe an den Bronzestatuen von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae. Die Blumenköbe wurden am 5. Mai von den Mitgliedern der Delegation des Internationalen Soziologie-Instituts, die zu Besuch in der DVRK weilen, an den Bronzestatuen niedergelegt. Die Delegation des Internationalen Soziologie-Instituts unter Leitung des Sekretariatsleiters Ogami Genichi traf zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas am 5. Mai mit einer Maschine in Pyongyang ein.